ARD. Herzlich willkommen zur 8. Folge der Original-Krimiserie Dickie Dick Dickens mit dem Titel Wer kein Stahl hat, hat die Qual. Schön, dass Sie dabei sind. Dickie Dick Dickens lässt meine Familie nicht los. Mein Schwiegersohn, Oliver Mommsen, der viele Jahre den Kommissar Stedefreund im Bremer Tatort gespielt hat, wurde vor einigen Jahren für eine szenische Lesung angefragt und sagte spontan zu. Wie der Zufall es wollte, sollte er 60 Jahre nach der Ursendung in die Rolle von Dickie Dick Dickens schlüpfen und der Hörspielfigur auf der Bühne ein Gesicht geben. Doch hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Verbrecher mit den 1000 Tricks, dessen zuckernder, feuerspeiernder Revolver in mannigfaltiger Weise unvergängliche Löcher in das Geschichtsbuch der amerikanischen Kriminalistik geschossen hat. Dickie Dick Dickens, dem gefährlichsten Manne zwischen den beiden Küsten Amerikas. Dickie Dick Dickens, dessen eiserner Wille ihm eine ganze Halbwelt untertan gemacht hat. Schon aus seiner frühen Jugend, die er auf der kleinen elterlichen Farm im sonnigen Connecticut verbrachte, weiß man zu berichten, dass eiserner Wille und blitzschnelle Entschlusskraft, die ihm später zu seiner Berühmtheit verhalfen, fest im Charakter des besinnlichen und bescheidenen Knaben beherbergt waren. Während seine Altersgenossen Stinkbomben und tintengeschwängerte Schwämme verwendeten, um die Autorität der Schüler gegenüber dem Lehrerpersonal zu wahren, versenkte der kleine Dickie in seiner stillen, zurückhaltenden Art eine geballte Sprengladung in der Dunggrube des Herrn Lehrers. Man erzählt, dass die Freiwillige Ortsfeuerwehr 2 Tage gebraucht habe, um den in seinem Studierzimmer unter Mist und Dung begrabenen Herrn Lehrer zu befreien. Damals wurde dem gerade 8-Jährigen die erste Ehrung seines Lebens zuteil. Seine Mitschüler überreichten ihm das Diplom des erfolgreichsten Schuljungen des Jahres, verbunden mit einer Ehrengabe von 13 Stück Kaugummi, 6 dressierten Flöhen sowie $4.22 in bar zum Ankauf neuen Sprengstoffes. Die zweite Ehrung seines Lebens erfuhr Dickie Dick Dickens 20 Jahre später, als ihn die Vereinigten Frauenverbände Chicagos zum Held des Monats erwählten, weil es ihm gelungen war, mit einem Schlage beinahe 100 Banditen dem Zugriff der Polizei auszuliefern. Meine Freundinnen, hat er damit nicht unserer großen Stadt einen unschätzbaren Dienst erwiesen? Ist es nicht ein herrliches Gefühl, an die 100 dieser Kreaturen hinter den steinernen Wänden unserer Gefängnisse zu wissen? Hat dieser Mann mit seinem raschen Entschluss, im rechten Augenblick die Polizei anzurufen, nicht eine Heldentat vollbracht, die zu würdigen unsere Ehrenpflicht ist? So ernennen wir ihn denn, den bis jetzt noch unbekannten Wohltäter unserer Stadt, zum Held des Monats und fordern ihn auf. Nein, wir fordern ihn nicht auf. Wir bitten ihn, der bisher zu bescheiden war, seinen Namen zu nennen, sich uns zu offenbaren, den Schleier der Bescheidenheit vom Gesicht zu lüften, vor uns zu treten, um die Ehrung in Empfang zu nehmen. Die Sendung wurde gestiftet von Gorsodont Zahnpasta. Gorsodont, das lohnt. Aber da konnten die Damen von Chicago lange warten. Vergebens ging ihr Ruf in den Äther, erschien in allen Zeitungen und Wochenschauen. Der unbekannte Held des Monats meldete sich nicht. Vor allem wohl deshalb, weil er guten Grund dafür hatte. Wenn ich mich melde, wandere ich selbst hinter die Gitterstäbe. Also melde ich mich nicht. Das wäre auch ein Witz, wenn das bekannt wird. Dickie Dick Dickens, der Bankräuber von Chicago, der Millionendieb, rettet seine Heimatstadt vor der Verbrecherplage. Ich verstehe aber nicht, warum du dir dann deinen dunklen Anzug angezogen hast, Dick. Das ist nicht einfach ein dunkler Anzug, mein Engel, das ist ein Stresemann. Aha. Ja, wie du überall lesen kannst, der offizielle Anzug des korrekt gekleideten Herrn für den feierlichen Anlass am Vormittag. Ja. Aber wenn du doch gar nicht hingehst, Dick, dann... In Gedanken, mein Schatz, in Gedanken werde ich dort sein. Ich sehe sie vor meinem geistigen Auge, die alten Jungfern und hässlich gewordenen Hausfrauen. Sie werden mir eine Urkunde überreichen und eine Nadel ans Revier heften. Dann werden mir die Älteste und Würdigste die Hand drücken und einen Kuss auf die Wange geben. Aber schön wär's doch. Und dann wiederholt Mrs. Schrieshopper die Ansprache, die sie im Rundfunk gehalten hat. Und danach werden sich all die Tanten erheben, um mich zu ehren. Ich stehe ihnen würdig, erhobenen Hauptes gegenüber und verschenke hin und wieder ein kleines, flüchtiges Lächeln. Ja, dann muss ich auch eine Ansprache halten. Mit bewegten Worten danke ich für das Übermaß an Ehrungen, das mir zuteil geworden ist, ja? Und würdige die einmalige volkserzieherische Aufgabe, die die Frauenverbände von Chicago erfüllen. Ach. Ich spreche langsam und getragen, wie es einem Gentleman gebührt. Ja. Und die Damen rings im großen Kreis senken den Blick erschüttert zu Boden. Ach. Der Held des Monats spricht. Und so manche Träne wird im Augenwinkel zerdrückt. Es gibt etwas feierliche Musik, Händel wahrscheinlich, und anschließend Kaffee und Kuchen von den Damen selbst gebacken. Oh, schön. Ja, weiß nicht. Und ich an deiner Seite. So wie ich dich kenne, würdest du dir an dem Kuchen den Magen verderben, dir wäre speiübel und wir müssen vorzeitig nach Hause gehen. Es ist schon besser so. Prost, Effi, auf meine Heldentat. Prost, Dick. Heute wird noch gefeiert, aber morgen geht's an die Arbeit. Wir haben viel zu tun und ich schätze, wir haben nur ungefähr 4 Wochen Zeit. Zeit wofür? Um Chicago zu erobern. Chicago erobern? Oder glaubst du, ich habe meine Heldentat nur so aus Spaß gemacht? Nein, mein Engel. Sieh mal, jede Großstadt hat 2 Regierungen. Ja. Erstens diejenige, die sich die Bürger wählen. Die Regierung mit den Titeln und dem rechtschaffenen Leben. Die Regierung, die dafür sorgt, dass Ruhe und Ordnung herrscht. Mhm. Und zweitens die Gegenregierung. Die Leben in die Bude bringt, die dafür sorgt, dass Unruhe und Unordnung herrscht. Damit die Herren Senatoren und Staatsanwälte und Polizeichefs nicht brotlos werden. Ja, ja. Sozusagen der Kontrapunkt des öffentlichen Lebens. Der einfache Bürger nennt das die Unterwelt. Und Chef dieser Regierung war bis jetzt Jim Cooper. Mhm. Bis jetzt. Jim Cooper, 55 Jahre alt, von Beruf Maurerlehrling, Anführer des damals größten Verbrechersyndikats von Chicago. In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt. Zurzeit wohnhaft im Chicagoer Stadtgefängnis. Abteilung C für Untersuchungsgefangene. Physischer Zustand zufriedenstellend. Psychischer Zustand katastrophal. Vielleicht kriegen Sie das endlich in Ihren hohlen, wässrigen Polizeischädel hinein. Ich will hier raus, verstehen Sie? Ich habe satt, hier herumzusitzen. Sie können so viel schreien, wie Sie wollen, Jim Cooper. Deshalb wird der Haftbefehl doch nicht aufgehoben. Ich verlange sofort auf freien Fuß gesetzt zu werden, Herr Kommissar. Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten. Oh doch. Wir haben Sie und Ihre Leute auf dem Grundstück des Altwagenhändlers William McGuire verhaftet. Oh. Auf dem gleichen Grundstück beschlagnahmen wir 88 Automobile, die Sie und Ihre Leute dort herausgeschafft hatten, damit Mr. McGuire sie schwarz verkauft. Keine Rede. Niemand von uns hat McGuire beauftragt, irgendein Auto zu versteuern. Wir haben nur einen Freundschaftsbesuch gemacht. Oh, das erzählen Sie Ihrer Großmutter, Jim Cooper. Früh morgens 7:30 macht man keine Freundschaftsbesuche. Also, was wollten Sie wirklich von McGuire? Der Kommissar, wir haben in der Nacht ein bisschen gefeiert in der Shotgun Barrel Hall. Dabei haben wir sogar noch die Polizei hochleben lassen. Wie Idioten. Ja, das ehrt Sie zwar, aber es macht auf mich keinen überwältigenden großen Eindruck. Nö. Also weiter. Während wir so friedlich vor uns hinfeierten, hat uns jemand die Autoschlüssel aus den Taschen geklaut und unsere Wagen fortgefahren. So, William McGuire? Ja. Und das soll ich Ihnen glauben? Nö. Ein Mann soll 88 Wagen in einer Nacht zu McGuire gefahren haben? Das ist doch wohl. McGuire sagt, dass er 2 Gehilfen gehabt hat. Jetzt halt zu lachen. Ein Mädchen und einen alten Mann. Aber McGuire ist ein alter Freund von mir. Deswegen hat er mich angerufen, mir gesagt, dass er unsere Wagen hat. Daraufhin sind Sie zu ihm gefahren. Freilich. Wollt doch unsere Wagen wieder haben. Da kriegt aber auch schon die Polizei auf. Ja, wir hatten inzwischen einen anonymen Anruf bekommen. Ja, ich weiß. Der Kerl ist inzwischen zum Held des Monats ernannt worden. Ich gehe was drum, wenn ich herauskriegen könnte, wer dieser Bursche ist. Selbst wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen nicht erzählen. Ich fürchte, der Mann hätte dann nicht mehr sehr lange zu leben. Das brauchen Sie gar nicht zu fürchten. Darauf können Sie Gift nehmen, Herr. Na schön, na schön. Haben Sie das protokolliert, Sergeant? Ja, der Kommissar! Also, schreien Sie doch nicht so. Lesen Sie bitte die Stelle noch einmal vor, wo William McGuire Mr. Cooper anruft. Ja, gerne. Mr. Cooper sagte, aber McGuire ist ein alter Freund von mir. Deswegen hat er mich angerufen und mir gesagt, dass er unsere Wagen hat. Darauf fragten Sie und dann sind Sie zu ihm gefahren. Mhm. Und Mr. Cooper antwortete, freilich, wir wollten doch unsere Wagen wieder haben. Naja, danke, danke, das genügt. Ja, bitteschön. Mr. Cooper, ich frage Sie, stimmt dieser Teil des Protokolls mit dem überein, was Sie ausgesagt haben? Ja. Ich danke Ihnen für das Geständnis. Wieso? Also zweimal innerhalb kürzester Zeit bezeichnen Sie die fraglichen Autos als unsere Wagen. Dabei bleibt völlig gleichgültig, wie Sie zu dem Altwagenhändler McGuire gekommen sind. Ob Sie selbst hinausgefahren sind oder jemand anderes. Wichtig ist nur, dass es sich um Ihre Autos handelt. Also mit anderen Worten, Sie geben zu, gemeinsam mit Ihren Leuten im Besitz von 88 gestohlenen Kraftfahrzeugen gewesen zu sein. Denn die Polizei hat inzwischen festgestellt, dass sämtliche dieser Wagen innerhalb der letzten 2 Jahre irgendwo im Stadtgebiet von Chicago gestohlen worden sind. Gar nichts gebe ich zu. Aber bitte sehr, machen Sie mir den Prozess wegen Autodiebstahl. Ja? Wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tue, Kommissar, bitteschön, ich lasse mich auch verknacken, zahle jede Strafe. Dann wird sie vielleicht befördert. Aber aus dieser Untersuchungshaft sollen Sie mich rauslassen, verstehen Sie? Bitte, ich lange ja auch gar nicht. Ich gebe auch alles zu. Was geben Sie zu? Nur den Autodiebstahl. Das wird dem Bezirksanwalt nicht genügen. Er weiß, dass Sie viel mehr auf dem Kerbholz haben. Bestellen Sie dem Herrn Bezirksanwalt einen schönen Gruß. Und wenn ich nicht binnen 24 Stunden hier raus bin, dann lasse ich ihn zu Hackbraten verarbeiten. Eine Mordandrohung. Darf ich das zu Protokoll nehmen? Ah, Sie dürfen mich mal... wenn Sie Lust dazu haben, vorausgesetzt natürlich. Herr Kommissar, lieber Herr Kommissar, habe ich Ihnen denn jemals das Leben sauer gemacht? Bin ich nicht immer wie ein guter Onkel zur Polizei gewesen? Na, freilich, es hat ab und zu mal irgendein kleines Geplänkel gegeben, aber wo passiert denn das nicht, du lieber Gott, wenn Gangster und Polizisten aufeinandertreffen? Aber Herr Kommissar, geben Sie doch zu. Ernsthafte Differenzen haben wir doch nie gehabt. Wir sind doch immer gut miteinander ausgekommen. Ich hab Sie in Ruhe gelassen und Sie haben mich in Ruhe gelassen. Was haben Sie denn? Warum sind Sie auf einmal so streng mit mir? Es mag vielleicht hart klingen, Jim Cooper, aber wir möchten Sie gerne unschädlich machen. Ist ja Unsinn. Ich bin doch rein wie eine unschuldige Jungfrau. Außerdem Autodiebstahl. Können Sie überhaupt nichts anhängen. Aber Jimmy, jedes Kind in Chicago weiß, dass Sie der Anführer der gefährlichsten Verbrecherorganisation unserer Stadt sind. Haben Sie Beweise? Wie? Nee, haben Sie nämlich nicht. Noch nicht. Aber wir werden Beweise finden. So. Wir werden eine Haussuchung bei Ihnen vornehmen, die Geschäftsunterlagen beschlagnahmen. Ja, die finden Sie nie. Haben Sie gut versteckt, was? Ich hab... Na? Verweigere die Aussage. Bitte, bitte. Wir finden es auch so. Und wir finden noch mehr. Ja. Zum Beispiel Ihre Geschäftspartner, Jim Cooper. Die Hehler, Zeugen, Indizien, Beweismaterial. Diesmal machen wir sie fertig. Herr Kommissar. Allerdings werden die Untersuchungen eine Weile laufen. Das kann lange laufen. Das kann sogar sehr lange dauern. 4 Wochen, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Ja, kommt ganz darauf an. Aber solange die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, bleiben Sie in Untersuchungshaft. Und dafür wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Vier Wochen, Effi, das ist das Minimum, das die Staatsanwaltschaft für die Untersuchung braucht. 4 Wochen, nicht sehr viel, um eine Stadt zu erobern. Willst du dir es nicht nochmal überlegen, Dick? Hm. Sowas ist doch grässlich anstrengend. Tja. Als Unterweltsfürst hat man eine Menge Verpflichtungen und Sorgen. Ja. Ärger mit den Behörden, Kummer mit den Angestellten und dann der Nervenverschleiß. Da muss man immer einen guten Arzt nehmen. Denk doch mal an das herrliche Leben, das wir geführt haben, als du noch ein kleiner Taschendieb warst. Wir waren sorglos und zufrieden, wir hatten unser Auskommen, wir hatten unsere freien Wochenenden. Naja, es hätte ein Paradies sein können. Aber du weißt ja, was passiert ist. Jim Cooper hat uns nicht in die Ruhe gelassen. Fast jeden zweiten Tag musste ich einen seiner Leute erschießen. Das ist mir auf die Dauer zu strapaziös. Nein, nein, als freischaffender Taschendieb habe ich ja keine Chancen. Solange Jim Coopers Bande existiert. Schade. Das ist jammerschade. Ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Mitglied der Bande zu werden, und du weißt, wie ungern ich mich unterordne, oder die ganze Gesellschaft hochgehen zu lassen. Also hast du dich für die zweite Möglichkeit entschieden. Genau, ja, ja. Der erste Schritt ist getan. Jim Cooper und seine Ganoven sitzen für ein Minimum von 4 Wochen hinter Gittern. Und wie geht's weiter? Tja, erstmal werde ich das brachliegende Revier gründlich abgrasen und dann baue ich meine eigene Bande auf. Wenn Jim Coopers Leute aus dem Kittchen kommen, jagen wir ihnen eine Güterzugladung blaue Bohnen um die Ohren. Oh. Ich werde vielleicht nochmal Held des Monats. Oh, bravo, bravo. Und womit fangen wir das Geschäft an? Tja, zuerst brauche ich Geld, viel Geld. Ach du, wir haben doch noch den ganzen Schmuck von Mrs. Chine. Den müssen wir versilbern. Dazu brauchen wir einen Hehler. Verstehst du, einen guten Hehler, einen exzellenten Hehler. Donnerwetter, ich weiß auch schon, wo ich seine Adresse finde. Ja? Bei Jim Cooper. Wie meinst du das? Mein Schäfchen, das Rückgrat einer jeden Verbrecherbande ist ein Ring von erstklassigen Hehlern. Aha. Die Leute sind skrupellos, scheinheilig, haben internationale Verbindungen und verstehen was vom Fach. Wo hast du denn bis jetzt deine Waren abgesetzt? Ach, beim Vorstand Uhrmacher, aber wir hatten das letzte Mal eine kleine Differenz über den Preis. Oh, herrje. Ist er tot? Ja, leider, leider. Hm. Aber ich wollte sowieso nach einem etwas seriöseren Geschäftspartner mich umsehen. Mhm. Ich brauche einen richtigen Juwelier. Naja, in Chicago gibt es mindestens 300 Juweliere. Und schätzungsweise jeder zehnte von ihnen ist ein Hehler. Mhm. Und du kannst dich darauf verlassen, dass die Besten unter ihnen für Jim Coopers Bande arbeiten. Oh ja, sicher, sicher. Effi, stell den Sekt weg, wir haben keine Zeit zu feiern. Wir müssen in Jim Coopers Hauptquartier sein, ehe die Polizei dort auftaucht. Denn die werden seine Geschäftsunterlagen genauso suchen wie wir. Dass sich die Polizei früher oder später für Jim Coopers Hauptquartier interessieren würde, hatte Dickie Dick Dickens richtig vorausgesehen. Dass sich aber auch noch andere Interessenten einfinden könnten, hatte er nicht in seine Rechnung einkalkuliert. Und das war ein großer Fehler. Ein Fehler, der uns den Mann Dickie Dick Dickens aber nur noch näher bringt. Denn zeugt er nicht davon, dass auch er einer der unsrigen war? Ein Mensch aus Fleisch und Blut, nicht unfehlbar, nicht allwissend, sondern suchend und irrend, wie ich und du. Gab es doch im großen Chicago eine zweite Verbrecherbande, die das nordwestliche Stadtgebiet beherrschte. Sie war nicht so groß und mächtig wie Jim Coopers Syndikat und seit mehr als 2 Jahren herrschte Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien. Sie hatten die Stadt in 2 Teile partizipiert und jede herrschte auf ihrem Gebiet unter scharfer Respektierung der vertraglich festgelegten Grenzen. Jetzt aber, da Jim Coopers Bande inhaftiert war, spürte das Konkurrenzunternehmen seinen Weizen blühen. Die Arbeitsunterlagen von Jim Cooper müssten wir haben, Boss. Du hast recht, Paulin. Dann könnten wir das ganze Stadtgebiet beherrschen. Wir wüssten, wer Coopers Hehler sind. Wir wüssten, wer aus der Stadtverwaltung für ihn arbeitet, wen er besticht, wen er erpresst. Ja, diejenigen, die er erpresst hat, können wir bestechen. Und die er bestochen hat, die können wir erpressen. Es gibt nur noch eine Bande. Und du wärst Diktator von Chicago. Das wäre eine Sache, was, Pauline? Und ich wäre dein Stellvertreter. Los, sag den Jungs Bescheid. Und sie sollen sich beeilen. Wir müssen dort sein, ehe die Polizei auf den Trichter kommt, um dort eine Hausübung zu machen. Ist in Ordnung, Herr Bezirksstaatsanwalt. Jawohl. Ja, ja, wird gemacht. Herr Kommissar? Ach, nicht so laut. Entschuldigung. Was gibt's denn, Herr Kommissar? Der Staatsanwalt ist sich seiner Sache nicht ganz sicher. Ach. Ich hab's ja vermutet. Der Autodiebstahl ist ihm nicht genug. Er meint, wenn sich Jim Cooper einen geschickten Anwalt nimmt, und glauben Sie mir, der kriegt den besten Verteidiger von ganz Amerika, dann kommt er unter Umständen mit einer Geldstrafe davon. Aha. Der Staatsanwalt will aber seinen Kopf. Ja, vielleicht finden wir was, wenn wir morgen seine Wohnung durchsuchen. Ja, deswegen hat mich der Staatsanwalt gerade angerufen. Wir sollen die Haussuchung schon heute durchführen. Was? Jetzt? Ja, es ist doch schon 9:30, Herr Kommissar. Schon 2,5 Stunden über Feierabend. Ich wollte mit meiner Frau ins Kino heute. Hilft nichts, Sergeant. Der Staatsanwalt befürchtet, dass sich noch andere Leute für Coopers Haus interessieren. Die Gangster aus dem Nordwesten zum Beispiel. Und denen müssen wir zuvorkommen. Wenn man sich schon mal Kinokarten kauft, da will man endlich mal was Spannendes erleben. Schicken Kriminalfilm sehen. Aber das tägliche Einerlei lässt einen nicht los. Na? Wir haben einen langweiligen Beruf, Herr Kommissar. Zu langweilig. Es war Nacht, dunkle Nacht, stockdunkle Nacht. Schwere Wolken lagen über Chicago und verfinsterten sogar noch die Dunkelheit. Jim Coopers Hauptquartier lag im vornehmsten Viertel von Chicago. Eine pompöse Villa in einem großen Gartengrundstück mit einer gepanzerten Vordertür und einem durch drei Patentschlösser gesicherten Hintereingang. An dem dritten dieser Schlösser machte sich gerade ein Herr im Stresemann-Anzug zu schaffen. Assistiert von einer jungen Dame, die ihm mit dem abgeblendeten Strahl ihrer Taschenlampe leuchtete. Ja, Gott, wie ich diese Sicherheitsschlösser hasse, Effi. Man kommt nicht voran. Die beiden anderen hast du doch auch geschafft, Dick. Aber für jedes habe ich mindestens 20 Minuten gebraucht. Es geht nicht auf, das Ding. Uhrzeit? 20.35 Uhr. Ach, und die Zeit geht hin. Ich würde vorsichtshalber die Pistole schon entsichern. Was denn für eine Pistole? Hast du etwa keine mitgenommen? Gott, bin doch nicht verrückt, Effi. Mir fährt, du musst noch viel lernen. Wenn jetzt die Polizei aufkreuzt und entdeckt einen Stahl in meiner Tasche, dann bin ich doch geliefert. Wenn ich aber nicht bewaffnet bin... Ach, ein furchtbares Schloss ist das. Da kann ich mich immer noch ausreden. Ich bin ein neugieriger Reporter, der eine Sensation für seine Zeitung sucht oder sowas. Verstehst du? So ungefähr. Das ist ein altes Gesetz unserer Branche. Vermeide jedes Risiko. Und wenn du... Ich glaube, jetzt habe ich's. Und wenn du ohne Bewaffnung auskommen kannst, dann tu's. Ah. Jetzt ist das Schloss erledigt. So, gnädiges Fräulein, bitte einzutreten. Dankeschön. Hast du schon was gefunden? Keine Spur. Er muss seine Papiere gut versteckt haben. Soll ich dir suchen helfen? Nein, behalte den Hauseingang im Auge, Effi. Damit hilfst du am meisten. Na, wenn sie aber durch die Hintertür kommen. Ach, die Polizei kommt niemals hinten rum. Uhrzeit? 21.03 Uhr. Ach, verflixt und zugenäht. Irgendwo muss Jim Cooper den Kram doch aufbewahren. Habe ich schon fast das ganze Haus durchsucht. Das Arbeitszimmer, das Wohnzimmer, die Diele. Schlafzimmer, drei Fremdenzimmer, den Ankleiderraum, die Küche, den Wintergarten. Na, vielleicht hast du es übersehen. Ich übersehe nie was. Uhrzeit? 21.29 Uhr. Und die Zeit fliegt weg. Effi? Ja? Pass doch gut auf. Ja, natürlich. Warum? Hab auf einmal so ein mulmiges Gefühl. Aber ich schwöre dir, am Hauseingang hat sich nichts gerührt. Psst. Hör mal. Merkst du was, Bobby? Die Tür steht auf. Sollte da schon jemand vor uns gekommen sein? Na, der soll sich auf was gefasst machen. Pest und Hölle, da kommt jemand. Durch die Hintertür. Ich hab's doch gesagt. Aber das ist nicht die Polizei. Sondern? Teufel, dass ich daran nicht gedacht habe. Das ist Coopers schmutzige Konkurrenz aus dem Nordwesten. Los, Jungs. Maschinenpistolen sicher. Drei Mann bleiben bei der Hintertür. Bobby, du gehst mit den fünf Leuten in das Oberstockwerk. Ich kämme mit den restlichen acht Männern das Parterre durch. Wenn ihr jemand seht, ohne Warnung schießen. Wir können uns kein Risiko erlauben. In Ordnung, Boss. Hast du mitgezählt, Effi? 18 Figuren. Mit Maschinenpistolen. Und ich habe nicht mal einen Schlagring. Die Vordertür ist verschlossen. Am Hintereingang stehen drei Mann. Was machen wir? Schnell hier rein. Komm. Au, das ist zu eng. Vielleicht kommen wir durchs Fenster. Leuchte mal. Ja, ich, das ist die Speisekammer. Ich fürchte... Dann können wir wenigstens nicht verhungern. Ich fürchte, das Fenster ist zu klein, Dick. Da kommen wir nicht durch und es liegt auch sehr hoch. Versuche mal hochzuklettern, Effi. Vielleicht geht's ja doch. Gib mir die Lampe so lange. Au! Nee, keine Angst, ich halte schon fest. Oh, Vorsicht, Dick. Mach die Taschenlampe aus. Was ist denn los? Dort draußen fahren Autos vor. Vier Stück, du. Da scheinen Polizeiwagen zu sein. Zum Kuckuck, Herr Kommissar. Mir war so, als ob ich da eben eine Taschenlampe hätte blitzen sehen. Scheint sich schon jemand im Hause zu schaffen zu machen. Na? Haben Sie die Haustürschlüssel, die wir Jim Cooper abgenommen haben? Ja, hier sind sie. Gut, Sergeant. Psst. Ja. Sie gehen mit der Hälfte der Leute zur Hintertür. Ja. Die anderen folgen mir. Wir warten zwei Minuten und betreten gleichzeitig von vorn und hinten das Haus. Klar? Klar. Uhrenvergleich? 21.43 Uhr auf die Sekunde. Stimmt genau. Hauen Sie ab. Ja. Die Polizisten teilen sich auf. Die eine Hälfte geht um das Haus herum, die anderen kommen von vorne. Aber sie gehen noch nicht ins Haus. Sie sind vorsichtig, denn sie sind bei der Polizei. Sie warten vor der Tür. Eine Minute, 55 Sekunden, 56, 57, 58, 59. Tür öffnen. Ohne Tritt folgen. Hallo, ist hier jemand? Vorsicht, Kommissar, zurück! Geht's ja heiß her. Oh, mir kribbelt in den Fingern, Effi, wenn ich bloß mitmachen könnte. Wir müssen stillhalten und hoffen, dass keiner in unsere Richtung schießt. Und wir können uns nicht mal wehren. Ja, so ist das. Wer keinen Stahl hat, hat die Qual. In Zukunft gehe ich nie wieder ohne Kanone aus dem Haus. Oder wenn ich nur den Hund auf die Straße führe. Deckung, Effi, schmeiß den Fußboden. Oh, Himmels Willen, Dick, bist du verletzt? Ja, ist ein Glas Himbeermarmelade auf den Kopf gefallen. Und das ganze Eingemachte haben sie zerschossen. Ja, Barbaren. Merkst du was? Sie haben die Maschinenpistolen neu geladen. Oh. Der Tanz geht wieder los. Da wird's mir aber hier zu ungemütlich. Verflucht doch alles. Hast du was abgekriegt? Du, Effi. Diese Zahn. Zuckertopf. Oh, ist er dir auf den Kopf gefallen? Ja, das war auf die Nase, aber unter dem Zucker liegt ein Notizheft. Oh. Effi, das ist es. Was? Jim Coopers Geschäftsadresse. Oh. Er hat sie in der Speisekammer versteckt. Oh, was können wir denn jetzt noch damit anfangen? Abwarten. Mal muss denen ja die Munition ausgehen. Still ruht der See, die Elflein schlafen. Uhrzeit? 22.57 Uhr. Dann wird's Zeit, dass wir in die Haier kommen. Übrigens, die Marmelade war ausgezeichnet. Durchs Fenster können wir nicht, Dick. Willst du etwa durch das Haus gehen? Natürlich. Ja, aber die Leute dort... Ich glaube nicht, dass einer übrig geblieben ist. Komm. Dicky Dick Dickens sollte Recht behalten. Niemand hinderte ihn daran, durch das Haus zu gehen, das jetzt still und friedlich im Dunkel der Nacht lag. Keine der 7 Uhren in der großen Villa schlug die Stunde, denn sie waren sämtlich bei der Schießerei in Trümmer gegangen. Zuletzt die kleine goldene Kaminuhr, an der Jim Cooper besonders hing. Es war genau 23 Uhr, als Dickie Dick Dickens mit seiner Braut Effie Marconi das mörderische Haus verließ. Jim Coopers Geschäftsunterlagen fest an sich drückend, die er in der Speisekammer unter dem Haushaltszucker gefunden hatte. 23.03 Uhr klingelte in der Telefonzentrale der Chicagoer Polizei das Telefon. Polizeizentrale, Mitte. Guten Abend. Hier ist der Held des Monats. Oh ja? Ja, Sir, ich glaube, ich erkenne Sie an Ihrer Stimme. Mhm. Wir haben ja schon mal miteinander telefoniert. Ja, ja, ja. Wollen Sie der Polizei jetzt Ihren Namen nennen? Aber Sie wissen doch, dass ich dazu viel zu bescheiden bin. Ich komme gerade aus der Villa von Jim Cooper. Na nun, was wollten Sie denn dort? Oh. Ich habe nur eine Kleinigkeit gesucht. Na, hoffentlich haben Sie es gefunden. Dank der Nachfrage, ja. Hören Sie, in Coopers Villa ist heute Abend allerhand kaputt gegangen. Schicken Sie sofort ein Dutzend Krankenwagen und eine Kompanie Ärzte. Wie bitte? Eine Kompanie Ärzte und ein Dutzend Krankenwagen? Können auch 2 Dutzend sein. Gute Nacht. Gute, wie war das? Eingehängt. Das war das 8. Abenteuer von Dickie Dick Dickens. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus von Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, beschreibt er, wie ihm dieses Erlebnis völlig neuartige strategische Möglichkeiten eröffnete. Wenn es auch diesmal ein Zufall gewesen war, so schreibt er, erkannte ich doch den Weg, wie man auf einfachste Weise und unter rationellstem Einsatz der eigenen Kräfte gleichzeitig Polizei und Konkurrenz unschädlich machen kann. Eine Erkenntnis, die mir auf meinem weiteren Werdegang noch viel Nutzen bringen sollte. Jim Coopers Geschäftsunterlagen befanden sich jetzt also in den Händen von Dicky Dick Dickens. Wird es ihm auch gelingen, dieses kostbare Gut nutzbringend anzuwenden? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick Dickens.